WDR 3 und NDR Radio 3. Gedanken zur Zeit. Heute, bis dass die Lust euch scheide. Zur modernen Ambivalenz gegenüber lebenslangen Bindungen. Katerstimmung kommt in der Spaßgesellschaft auf, wenn sie ein bisschen kritische Nabelschau betreibt. So viel liegt mit Bestandssicherung und erneuerbaren Ressourcen im Argen, dass sie schon jetzt nicht nur über zu wenig, sondern auch über verhaltensauffälligen, asozialen Nachwuchs klagt. Aber wohin soll das führen, wenn es vor allem die Erwachsenen sind, die zweifelhaften, ich-bezogenen Leitbildern folgen? Die ihrem Nachwuchs statt Schutz und Chancen oft eine Performance der eigenen Selbstbehauptung bieten. Wenn sie es sind, die eingegangene Bindungen und Verpflichtungen leicht beiseite schieben und lieber den Single als den Elternpart übernehmen. Wenn sie geflissentlich erkennbare Folgen übersehen und sich dennoch bereits auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft wähnen. Manch Stolperstein auf dem Weg dahin scheint jetzt zurückzurollen und eine gar nicht spaßige Diskussion über den Zustand unserer Gesellschaft zu entfachen. Autor der Sendung ist Robert Schotz. Einer unlängst veröffentlichten Umfrage zufolge bewerten jüngere Menschen die Treue wieder höher als noch vor 5 Jahren. Solche Meldungen geistern immer wieder durch unsere Medienwelt. Alle paar Monate will irgendwer eine neue Lust an der Monogamie oder Ähnliches entdeckt haben. Dem allgemeinen Trend zum Trotz. Denn dieser ist eindeutig. In den westeuropäischen Ländern und nicht nur in diesen steigen die Scheidungsraten kontinuierlich. Zudem werden Ehen generell später und seltener geschlossen. Hinzu kommt der Effekt der sogenannten Singles, also der ständig größer werdenden Anzahl jener Menschen, die nicht bereit sind, eine Bindung über das hinaus einzugehen, was ihrer kurz- oder mittelfristigen Bedürfnislage entspricht. Doch es ist nicht nur der Wille, der zu fehlen scheint. Auch Paare, die sich lebenslang binden wollen, erleben die Partnerschaft zunehmend als problematisch. Eheberatungen und Paartherapien boomen. Eine konservative Interpretation sieht darin einen Verfall der Werte, ein moralisches Defizit. So als ob es die Menschen verlernt hätten, in engen Beziehungen Rücksicht zu nehmen, Toleranz zu üben und auch mal Durststrecken in den Partnerschaften zu ertragen. Dabei bleibt unklar, ob solche moralischen Defizite die Ursache oder bereits das Resultat der zunehmenden Bindungsunfähigkeit sind. Zumal man ja die genannten partnerschaftlichen Tugenden erst in Nahbeziehungen lernt. Für die konservative Sicht steht jedenfalls fest, dass die Formel in guten wie in schlechten Zeiten ihre Gültigkeit verloren habe. Paradoxerweise findet sich diese Formel heute in gewisser Weise auf den Kopf gestellt. Galt sie früher als Mahnung, auch in schlechten Zeiten zusammenzustehen, so sind es jetzt die guten Zeiten, die Trennungen begünstigen. Deshalb müsste die Mahnung heute lauten, dass die Menschen nicht nur in schlechten, sondern auch in guten Zeiten zusammenstehen sollten. Die eigentlichen Opfer dieser Entwicklung, so heißt es, seien die Kinder. Und in der Tat leiden Kinder unter der Trennung der Eltern, auch wenn diese noch so moderat und vernünftig vonstatten geht. Gerade die 68er-Generation musste mühsam lernen, dass die Bezugspersonen für Kinder nicht beliebig austauschbar sind und dass das Schema Mutter-Vater-Kind für die Entwicklung der Kinder wohl noch immer das Beste ist. Zudem scheint ein weiteres Dilemma vorprogrammiert zu sein. Die Belastungen, die Kinder im Scheidungs- oder Trennungsfall erfahren, führen später, so behaupten es zumindest viele Sozialpsychologen, zu einem problematischen Bindungsverhalten ihrerseits. Also, je mehr Scheidungskinder, desto mehr Ehen werden voraussichtlich in der nächsten Generation ebenfalls geschieden werden. Eine Gegenposition nimmt der aufgeklärte Liberalismus ein, der mit den vielen Ehen argumentiert, die früher aufgrund wirtschaftlicher oder moralischer Zwänge mehr oder minder gewaltsam aufrechterhalten wurden. Waren sie nicht für alle Beteiligten die Hölle? Die Scheidung, die Trennung bedeutete in solchen Fällen eine Befreiung. Eine Befreiung von Unterdrückung und Verletzung durch psychischen Terror oder lieblose Gleichgültigkeit. Der Mensch habe das Recht, sich zu irren, auch bei der Partnerwahl, und solchen Irrtum zu korrigieren. Selbst wenn diese Befreiung gleichfalls ein schmerzlicher Prozess sei, würde jede Person gewinnen, wenn sie sich aus den Zwängen erstarrter Formen löst. So hätten Scheidungskinder immerhin die Chance, andere und mehrere Beziehungsmodelle kennenzulernen. Entsprechend bewerten Liberale die Versuche, neue Formen von Partnerschaften und Beziehungen zu finden, ja zu erfinden, relativ positiv, sofern sie die freigewordenen psychischen Energien nicht destruktiv hätten ausarten lassen. Freilich wurde bei diesen Experimenten seit Ende der 60er Jahre auch viel Unsinn produziert und die Macht der Tradition weit unterschätzt. Einig ist man sich indessen darin, dass die steigende Scheidungsrate durchweg ein Wohlstandsphänomen darstellt, das sowohl ökonomische als auch sozialpolitische Aspekte hat. Zunächst muss ausreichend Wohnraum vorhanden sein, um all den Singles Platz zu bieten. Zum anderen müssen die Frauen sozialrechtlich abgesichert sein. Die Ehe war für den größten Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik lange in erster Linie eine wirtschaftliche Gemeinschaft, die arbeitsteilig funktionierte. Wie ungerecht diese Arbeitsteilung auch immer aussah. Für die meisten Paare war die Scheidung zu jener Zeit eine Katastrophe. Die Frau wurde, besonders die mit Kindern, ins soziale Abseits gedrängt und war gehalten, so schnell wie möglich wieder zu heiraten. Aber auch der Mann erlitt, wenngleich in weit geringerem Maße, wirtschaftliche und soziale Einbußen. Die Scheidung war meist etwas für Reiche. In der ehemaligen DDR waren die Frauen zwar einigermaßen abgesichert, aber es fehlte der Wohnraum für die Single-Existenz. Inzwischen steigt die Scheidungsrate in den neuen Bundesländern im gleichen Maße, wie es mit dem Wohnungsbau vorangeht. Die in Rede stehende Entwicklung begann vielleicht mit dem Siegeszug der sogenannten Liebesheirat, die nach soziologischer Einsicht eine Erfindung der bürgerlichen Gesellschaft ist. Davor war es üblich, den Partner nach Kriterien auszusuchen, die zunächst mit Ökonomie, Politik oder sozialen Gesichtspunkten zu tun hatten. Wenn sich die jungen Leute zusätzlich lieben lernten, war das eben ein Glücksfall. Zwar heirateten Menschen auch schon im Mittelalter gelegentlich aus purer Liebe und gegen jede soziale oder ökonomische Vernunft, aber es handelte sich um Ausnahmen. Etwa seit Ende des 19. Jahrhunderts, also nicht zufällig mit dem Beginn der modernen Frauenbewegung, wurde die Ehe allmählich aus den Fesseln herkömmlicher Zwänge befreit. Die Liebesehe wurde erfunden. Aber gerade diese Liebe, so zeigt es sich heute, erweist sich in Zeiten des Wohlstandes als schwächerer Kitt gegenüber äußeren Zwängen. Denn der Wohlstandseffekt wirkt tiefer als die ökonomische Grundsicherung geschiedener Paare. Wohlstand ist das Versprechen von Luxus, also von Bedürfnisbefriedigung über das zum Überleben notwendige Maß hinaus. Und dieses Maß scheint mit dem Wohlstandsschub der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts erreicht worden zu sein. Und mit dem wachsenden Wohlstand entstanden Begehrlichkeiten, die auf immer größeren Genuss zielen. Die Menschen leben nunmehr im Selbstverständnis, dass ihnen dieser Genuss zustehe, gleich ob sie ihn realisieren oder nicht. Dieses Selbstverständnis hat eine Reihe von Phänomenen hervorgebracht, etwa die Sport- und Freizeithysterie, die Gier nach dem Event oder auch die Sensibilisierung gegenüber dem eigenen Körper, der immer fit for fun sein soll. In diesen Formen von Genuss wird soziale und psychische Identität gesucht. So auch im Eros, der nicht nur für Sex, sondern für ein gehobenes Lebensgefühl schlechthin steht. Die Befreiung von Not, vom alltäglichen Kampf ums Überleben, setzt also psychische Ressourcen und Energien frei, mithin ein Verlangen nach Lebenslust. Und so stellen sich Frauen und Männer jene berühmte Frage, ob das, was sie bisher erlebten, etwa schon alles gewesen sein soll. Die Frau hat wenig Lust auf einen infantilen Mann, den sie meist müde, gesprächsfaul und an Zärtlichkeiten wenig interessiert vor dem Fernseher antrifft. Und der Mann hat wenig Lust auf immer ein und dieselbe Frau, die einen nicht in Ruhe lässt und ständig Ansprüche anmeldet. Gewiss sind das Stereotypen auf Stammtischniveau, gleichwohl drängen sie sich in Scheidungsprozessen und Paartherapien geradezu auf. Zu einer Partnerschaft gehört auch das sich bescheiden. Aber Bescheidenheit ist suspekt in einer Ära, die die Optimierung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Modell dafür mag jene unsägliche Show sein, in der ein junger Mann oder eine junge Frau mit 5 andersgeschlechtlichen Personen eingeschlossen wird und jeden Tag scheidet ein möglicher Partner aus. Vorgabe ist, dass am Ende eine Partnerschaft eingegangen werden soll. Die Partneroptimierung wird hier bis zum Exzess getrieben. Aber jenseits aller medialen Unterhaltung zeigt sich hierin ein gesellschaftliches Leitbild. Lange Suche nach dem optimalen Partner und dann aus der Beziehung mit ihm sofort aussteigen, wenn ein noch optimalerer Partner auftaucht. Wer kennt nicht das Märchen vom König Drosselbart? Da erlaubt sich eine anspruchsvolle Prinzessin den Luxus, nicht gleich den erstbesten Bewerber zu nehmen, sondern das Optimum zu verlangen. Doch ihr Vater findet diese Haltung unschicklich und gibt sie nach einem Wutanfall einem Bettler zur Frau. Mit diesem Bettler, er ist ein verkleideter König, erlebt die Prinzessin Not. Und die Not ist es, die der anspruchsvollen Dame die Optimierungsflausen austreibt. Der Anspruch auf den idealen Partner, auf gesteigerte Lebenslust, war eben unmoralisch, selbst für eine Prinzessin. Männer und Frauen in ihrer neuen Anspruchshaltung verlangen nach dem, was ihnen die Kulturindustrie als Genuss vorgaukelt. Es ist diese Einbildung von versäumtem, aber erreichbarem Genuss, die zu einer gewissen Unzufriedenheit, Gereiztheit und Orientierungslosigkeit führt, aufgrund derer die Trennung vom Partner als Möglichkeit der besseren Lebensgestaltung erscheint. Nur wird das Versprechen auf Genuss in der Regel nicht eingelöst. Die Menschen finden keinen Ersatz für die aufgelösten Bindungen und fallen meist vom Regen in die Traufe. Diese psychische Zwickmühle hat eine überdeutliche Entsprechung in der wirtschaftlichen Entwicklung, etwa im Postulat der Mobilität, die unsere Gesellschaftsorganisation immer stärker von jedem Einzelnen einfordert und die neuerdings auch als unerlässliche Qualifikation erscheint. Wer mithalten will, muss mobil sein, muss sich von Orten und aus Bindungen lösen können. Mobilität verspricht erhöhten Genuss und Erweiterung der Persönlichkeit. In der Realität wirkt sie sich jedoch oft destruktiv aus. Am besten lässt sich das, was bei der steigenden Scheidungsrate auf psychischer Ebene passiert, mit dem ökonomischen Schlagwort der Deregulierung erfassen. Auch bei diesem Wort schwingt Befreiung mit, das Versprechen, den starren, tradierten Formen zu entkommen und sich selbst in freier Gestaltung entwickeln zu können. Das deregulierte Individuum folgt seinen Begehrlichkeiten und löst sich dabei aus familiären und partnerschaftlichen Bindungen. Doch, wie im ökonomischen Bereich, setzt auch hier die Deregulierung destruktive Kräfte frei, vorrangig als Orientierungslosigkeit. Die konservative Kulturkritik lässt, konsequent gedacht, in diesem Fall nur den paradoxen Ausweg zu, den Wohlstand irgendwie zu reduzieren, um jene Lebensnot wieder stärker fühlbar zu machen, die die psychischen Energien gewissermaßen im Zaume hält. Aber war es nicht der Konservatismus, der immer für jene ökonomischen Entwicklungen stand, die inzwischen zu den beschriebenen psychischen Zuständen führen? Man kann eben nicht beides haben, den nach den Geboten der neuen Marktwirtschaft gestalteten Menschen und eine konservative Werthaltung. Die neue Marktwirtschaft exekutiert genau das, was vormals diverse revolutionäre Regimes versucht haben, nämlich die Macht der Institution Familie zu brechen und das von traditionellen Bindungen befreite Individuum zu gestalten. Soziale Beziehungen sollten der Bedürfnislage der Menschen entsprechen und nicht mehr durch repressive Traditionen bestimmt werden. Die Utopie freier Menschen, die sich kurzzeitig zusammenfinden, wurde vom Wohlstandsdruck in einer pervertierten Version erzwungen, in der Version des allseitig deregulierten Individuums. Es fragt sich, ob nicht der Mensch bzw. die menschliche Psyche mit den Deregulierungen, die unsere Zivilisation schafft, überfordert ist. Die steigende Scheidungsrate spricht dafür und die Wertung dieses Phänomens bleibt ambivalent. Wir erkennen einerseits, dass wir in einer Gesellschaftsform leben, die es immer schwieriger macht, befriedigende, stabile Beziehungen einzugehen, während uns andererseits die Utopie des allseitig vernetzten und dennoch allseitig beziehungslosen Individuums nicht gerade als attraktive Alternative erscheint. WDR 3 und NDR Radio 3. Gedanken zur Zeit. Heute, bis dass die Lust euch scheide. Zur modernen Ambivalenz gegenüber lebenslangen Bindungen. Autor der Sendung war Robert Schurz. Es sprach Klaus Eckert. Redaktion Regina Gossmann.